Erster Salomo baute den Tempel für Gott. Das war 480 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Es war sein viertes Jahr als König. Zweiter, das Haus war 60 Ellen lang. Es war 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Dritter, die Halle vor dem Haus war 20 Ellen lang. Sie war 10 Ellen tief. Vierter, er baute Fenster in die Wände. Die Fenster hatten Gitter aus Holz. Fünfter, er baute einen Anbau um das Haus. Dort gab es viele kleine Zimmer. Sechster, das untere Stockwerk war 5 Ellen breit. Das mittlere war 6 Ellen breit. Das obere war 7 Ellen breit. Siebter, die Steine waren schon im Steinbruch fertig. Man hörte keinen Hammer beim Bauen. Achter, die Tür war auf der Südseite. Eine Treppe führte nach oben. Neunter, Salomo baute das Haus fertig. Er machte das Dach aus Zedernholz. Zehnter, jedes Stockwerk war 5 Ellen hoch. Er verband sie mit dem Haus. Elfter, dann sprach Gott zu Salomo. Zwölfter, Gott sagte, wenn du meine Regeln hältst, bleibe ich bei dir. Ich halte mein Versprechen an David. Dreizehnter, ich werde bei den Israeliten wohnen. Ich werde mein Volk nicht verlassen. Vierzehnter, so baute Salomo das Haus fertig. Fünfzehnter, er verkleidete die Wände innen mit Holz. Der Boden war aus Tannenholz. Sechzehnter, er baute einen Raum im hinteren Teil. Dieser Raum war für Gott. Siebzehnter, der große Raum davor war 40 Ellen lang. Achtzehnter, innen war alles aus Holz. Man sah keinen Stein. Es gab schöne Schnitzereien. Neunzehnter, er baute den hinteren Raum für die Kiste mit Gottes Regeln. Zwanzigster, dieser Raum war ein Würfel. Er überzog ihn mit reinem Gold. 21. Salomo überzog das Innere mit Gold. Er machte goldene Ketten davor. 22. Das ganze Haus war mit Gold bedeckt. Auch der Altar war aus Gold. 23. Er machte zwei große Figuren aus Holz. Sie waren 10 Ellen hoch. 24. Jeder Flügel war 5 Ellen lang. Die Spannweite war 10 Ellen. 25. Die zweite Figur war genauso groß wie die erste. 26. Beide Figuren waren 10 Ellen hoch. 27. Er stellte die Figuren in die Mitte. Ihre Flügel berührten die Wände. In der Mitte berührten sie sich auch. 28. Er überzog auch diese Figuren mit Gold. 29. An allen Wänden gab es Bilder von Figuren und Pflanzen. 30. Er überzog auch den Boden mit Gold. 31. Die Türen für den hinteren Raum waren aus Olivenholz. Die Tür hatte 5 Ecken. 32. Er schnitzte Figuren und Palmen in das Holz. Dann überzog er alles mit Gold. 33. Auch für den großen Eingang machte er Pfosten aus Olivenholz. Die Pfosten hatten 4 Ecken. 34. Die Türen waren aus Tannenholz. Jede Tür hatte 2 Teile. 35. Er schnitzte Figuren darauf. Er überzog alles mit Gold. 36. Er baute eine Mauer um den Hof. Sie war aus Stein und Holz. 37. Im vierten Jahr legte er den Grundstein für den Tempel. 38. Im elften Jahr war der Tempel fertig. Alles war genau wie geplant. Er baute 7 Jahre lang daran.